was sagst du noch gern für Vagina? Ich nenne sie Neues Jahr, weil ich reinrutsche und dann einschlafe. Da hast du natürlich vollkommen recht, Alter. Was für ein Brille! Was sagst du noch gern für Vagina? Lucifer.